nicht, was früher Bäuche und Backen war, ist heute Backen und Braten. Ja, und da gibt es sogar extra Fachzeitschriften für, die nichts weiter mit zugange sind wie die Freuden des Leibes von vorne bis hinten. Also dieses schöne Essen, ne? Und zwar zerfällt das in drei Teile. Die erste Kunst ist, ein schöneres Essen überhaupt erstmal zu machen. Nicht? Unsere Mama zum Beispiel lässt übrigens herzlich grüßen. Nicht? Sie hätte gerne hier mal vorgestellt, aber leider musste sie bei ihrer Freundin heute Abend, nicht? Da ist wohl Knies in der Familie, und jetzt will sie so eine Einzelheit ein bisschen aus der Nase kitzeln. Nicht? Also das war Problem Nummer eins, da kann ich leider nicht mit dienen, aber da gibt es ja auch Rezepte für. Denn wenn nun jemand aber schöner Essen kochen kann, mal angenommen, dann ist die zweite Kunst, den auch zu finden. Meinst du wie in den Urlaub? Ne? Da sieht doch von außen eine Ochsenschwanzsuppe aus wie der andere. Ja, und ist manchmal gar nicht leicht, die Leute da am Zahn zu fühlen. Mein Name ist Hechtmeier, angenehm. Ich bin oben von Westdeutschland, da bin ich weg. Oder ist noch hinter München. Ja, grüß Gott. Ich nehme es Platz. Ja. Was soll es denn sein? Ja, ne, Fräulein, ich wollte eigentlich erst mal so ein bisschen gucken. Ne? Ja, ja, die Karte. Ja, bitteschön. Ja, ne, Karte ist doch Käse. Ja, ist ja Käse. Bekannt. Einen Wiesbacher hätten wir oder einen Obatzen. Das ist ein angemachter, wie man preußisch sagt, gell? Sie, jetzt haben Sie meinen Käse aber im falschen Hals gekriegt. Machen Sie die Linsen noch selber? Oder aus der Dose? Linsen? Wir haben doch gar keine Linsen. Ja, ne, jetzt nichts rausreden. Mal angenommen, Sie hätten Linsen. Oder Ihr Bratfett. Bleibt das auch wochenlang im Pott drin? Wie so ein Stinken tut, wie so aufgewärmte Schuhwichse? Was haben Sie gesagt? Schuhwichs? Ja, was glauben Sie eigentlich? Oder Rindfleisch, ne? Diese Rumpsteaks zum Beispiel. Da tun Sie da Chemie drin hauen, damit die weich werden. Oder muss einer drauf rumprügeln, bis sie mürbe sind? Das habe ich nämlich auch mal gelesen. Wenn ein Gast Steaks bestellt, und gleich hinterher hört man aus der Küche eine Klopperei, das wäre immer auch schon so ein Zeichen. Ja, wir reden denn Sie daher, Sie gescherter Hame? Sie sind ja unbandig frech. Ah, entschuldigen Sie mal, was heißt hier frech? Ich bin hier doch ganz normal reingekommen, nicht da durch die Tür. Ich habe mich vorgestellt, ne, mit Name, alles. Wissen Sie was, Sie sind ein ganz trauriger Hans. Wurscht sind Sie, die Sogenerie. Wenn man mir so Gäste hätten wir gerne, kann das man ja leicht zumachen. Sie blöder Saukerl. Ach, jetzt hören Sie doch auf, junge Frau. Sind Sie doch mal ruhig. Ich bin hier als Kurgast von Westdeutschland weg, ne? Das liegt noch hinter München. Ich bin hier reingekommen, hab vorgestellt wie so ein Kavalier in der Tanzstunde. Ach bitte, das hat man nur davon, wenn man nur ein paar Fragen fragt. Fragen nennen Sie das? Also Sie sind ein damischer Hirscher, damischer. Sie kriegt da so einen Zorn. Kommt da bei der Tier rein und redet so Saublätter her. Der deppert die Deutschen. Oh, Fräulein, wenn Sie aufregen. Ich dachte, ist Ihre Sache. Ach. Ich habe als Gast nur ein paar Fragen gestellt. Aber wenn Sie so Redensarten aus Ihren Stapeln lassen, dann könnte ich auch mal vielleicht ganz schön algerisch werden. Du ja auch. Ich möchte jetzt mal Ihren Geschäftsführer sprechen. Was, ein Geschäftsführer? Ja, bitte. Der ist Kinas Ham. Jetzt vorgucken, was jetzt passiert. Was haben Sie gesagt über mein Rindfleisch? Wer, ich? Oh, Kollege, ich hab doch nichts gesagt. Ich wollte damit die Kleine noch so ein bisschen schäkern. Das wäre doch Sie als Mann. Die Kleine, das ist meine Mama. Das merkst du. Und wenn du sie gleich schaust, dass du rauskommst, dann packen die beim Arsch und beim Knack und schmeißt die, dass du noch auf den Fuß haben kannst. Du Sauscher, du Lieder, du Nichtsnutziger. Herr Wirt? Herr Wirt? Ja, sind Sie? Eine Frage. Haben Sie Frikadellen? Fleischpflanzen? Ja, freilich. Ja, und was ist da mehr drin? Hackfleisch oder alte Brötchen? Ach, du kriegst doch eine ganz feine Masche. Die gehörte Leo Winter, hat er mir gepumpt. Und zwar dieses Buch hier, die heiligen Stätten des gehobenen Feinschmeckers. Da stehen aber nur die allerbeste Gastwirtschaften von ganz Deutschland drin. Und zwar löffelweise. Also ein Löffel ist schönes Essen, zwei Löffel sehr schönes Essen und drei Löffel ist so eine Delikatesse. Das muss man dann direkt schon in den schwarzen Anzug reinschieben. Ach, eine Frage, Chef. Sie sind doch der gelbe Ochse, ne? Sehr wohl, mein Herr. Ja, deshalb stand ja auch draußen dran. Passen Sie auf, dann wissen Sie da doch Bescheid. Wo ist denn hier die goldene Gans? Das soll nämlich die einzige Kneipe im ganzen Kaff sein, wo man anständig fressen kann. Raus!